steck dir Orden ins Gesicht. Du bist mir ganz und gar ergeben. Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Du blutest für mein Seelenheil. So ein kleiner Schnitt und du wirst geil. Der Körper schon total entstellt. Egal, erlaubt ist, was gefällt. Ich tu dir weh. Tut mir nicht leid. Das tut dir gut, wenn ihr schreit. Gesicht, du liebst mich, denn ich lieb dich nicht.